6. Juni 1980. An diesen drei Tagen hat der Krieg mit Kernwaffen nicht begonnen, obschon amerikanische Computer anzeigten, dass ein sowjetischer Angriff ausgelöst worden sei. Am 7. November 1979 war aus Unachtsamkeit ein Magnetband mit einem Übungsprogramm in einem Computer vergessen worden. Am 3. Juni 1980 wären um Haaresbreite, dank eines defekten Chips, vom Luftwaffenhauptquartier Omaha 100 atombombentragende Maschinen vom Typ B-52 Richtung Sowjetunion gestartet. Und am 6. Juni 1980 wurde glühender Satellitenschrott, der aus dem Weltraum seinen Weg zurück zur Erde nahm, irrtümlich für eine sowjetische Interkontinentalrakete im Anflug auf die USA gehalten. Dies sind nur drei Beispiele für 151 ähnliche Irrtümer, die im Westen innerhalb von 18 Monaten registriert wurden. Man darf wohl davon ausgehen, dass ähnliche Irrtümer auch in der Sowjetunion vorkommen. Alle vier Tage passieren beiderseits des Eisernen Vorhangs technische Pannen. Es gibt aber überall in der Welt potenzielle Atomkriegsherde, etwa die Grenze zwischen Pakistan und Indien, zwischen Russland und China, umstrittene Grenzen in Europa, Spannung herrscht am gesamten Persischen Golf, im Indischen Ozean, zwischen Arabern und Israel. Tatsächlich kann man sich kein Szenario eines Atomkrieges denken, das nicht Wirklichkeit werden könnte. Was Sie jetzt hören werden, ist zwar Fiktion, basiert aber auf Fakten. Einerlei, wo Sie gerade sind. Auch für Sie wird sich der Ausbruch des nächsten Krieges etwa folgendermaßen anhören. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten. Trotz wiederholter Abmahnungen hat die Sowjetunion die Besetzung Polens fortgeführt. Ich habe deshalb mit Wirkung von 15.40 Uhr Ortszeit eine totale militärische Blockade des sowjetischen Satellitenstaates Kuba angeordnet. Den ersten Vorsitzenden des Ministerrates der Sowjetunion habe ich über den heißen Draht wissen lassen, dass die Blockade aufgehoben wird, sobald die Rote Armee Polen räumt. Lange genug haben wir nur 90 Meilen vor unserer Küste ein kommunistisches Regime geduldet. Wir können aber die Augen vor dieser Bedrohung nicht mehr verschließen, wenn die Sowjetunion als Aggressor in Polen auftritt. Mr. President. Keine Fragen. Es ist an den Sowjets zu antworten. Der Vorsitzende des Ministerrates der Sowjetunion antwortet. Ich wende mich unmittelbar an das Volk der Vereinigten Staaten. Reißt eure Führer vom Rande dieses gefährlichen Abgrundes zurück. Wir, die wir zu unseren Lebzeiten die Schrecken des Krieges gesehen, wir, die wir 20 Millionen Tote zu beklagen haben, wir sagen dem Volke der Vereinigten Staaten, ruft eure Führer zurück, bevor es zu spät ist. Die Blockade Kubas kann nicht die angemessene Reaktion sein auf Bewegungen der Truppen des Warschauer Paktes auf eigenem Territorium. China hat die Verwicklungen an der sowjetischen Westgrenze dazu genutzt, massive Truppenverstärkungen entlang der chinesisch-sowjetischen Grenze im Gebiet des Amur vorzunehmen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ich habe heute Nachmittag dem Präsidenten der USA, dem Vorsitzenden des Ministerrates der Sowjetunion, dem kubanischen Ministerpräsidenten und den führenden Staatsmännern der NATO und der Staaten des Warschauer Paktes folgende Botschaft übersandt. Im Namen der Vereinten Nationen und der ganzen Menschheit fordere ich Sie auf, innerhalb von 48 Stunden mit mir an einem Ihnen genehmen Ort zusammenzutreffen, um die bestehenden Streitigkeiten beizulegen und die Welt vom Rande des Krieges und möglicherweise einem nuklearen Holocaust wegzuführen. Mr. Secretary. Im Weißen Haus. Seit etwa 28 Minuten hält sich der russische Botschafter beim Präsidenten auf. Ein Kommentar aus Frankreich. In der augenblicklichen Krise lässt es sich kaum unterscheiden, wo die Fakten aufhören und die Gerüchte beginnen. Fest steht, dass rege militärische und diplomatische Tätigkeit zu verzeichnen ist. Es heißt, dass die Streitkräfte der USA überall auf der Welt in höchste Alarmbereitschaft versetzt würden. auch bei den Truppen des Warschauer Paktes herrscht hohe Alarmbereitschaft. Flottenverbände mehrerer Staaten sind ausgelaufen. Niemand kann sagen, ob der Krieg noch abgewendet werden kann, da der Stolz so vieler Nationen betroffen ist. Hier ist die BBC. Vorliegenden Meldungen aus Holy Lock und Faslane ist zu entnehmen, dass die dort stationierten U-Boote in den heutigen Morgenstunden ausgelaufen sind. Die steigende Spannung gibt zu wachsender Besorgnis Anlass. In den vergangenen 24 Stunden hatte die allgemeine Angst solche Ausmaß erreicht, dass es zu einer allgemeinen Panik mit all ihren katastrophalen Folgen kommen kann. Falls nicht von berufener Seite Öl auf die Wogen gegossen wird. Der deutsche Bundeskanzler. Ich fordere daher die betroffenen Parteien dringend auf, hier in Bonn oder in Genf zusammenzutreten und die Krise beizulegen. Wir in der Bundesrepublik haben von den Folgen weiterer militärischer Maßnahmen mehr zu fürchten als andere. Sollte sich die Lage verschlechtern, erwägt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, sich für neutral zu erklären. Altengronau in der Nähe der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Soweit das Auge reicht, sieht man russische Hubschrauber. Dicht wie schwarze Heuschreckenschwärme kommen sie auf uns zu. Doch bewegen sie sich parallel zur Grenze. Gespanntes Warten. Schwenken sie etwa nach Westen ein? Washington. Es heißt, der Präsident und einige Mitglieder des Kabinetts haben sich in eine geheime Kommandozentrale begeben. Moskau. Wir können nicht hinnehmen, dass den Staaten des Warschauer Paktes ihre Außenpolitik von fremden Mächten diktiert wird. Wir bestehen ferner darauf, dass vor Beginn von Verhandlungen die von den USA grundlos über Kuba verhängte Blockade aufgehoben wird. Am Mikrofon Alice Krämer mit Unterstaatssekretär Kranz vom Verteidigungsministerium. Mr. Kranz, ich wusste gern, ob an den Gerüchten etwas dran ist, nach denen die Zivilbevölkerung russischer Großstädte bereits evakuiert wird. Das sind im Wesentlichen Übertreibungen, Alice. Zwar sind derartige Bewegungen seitens der Zivilbevölkerung innerhalb der Sowjetunion festgestellt worden, doch gibt uns das keinen Anlass zur Sorge, denn... Aber angenommen, die Berichte treffen zu, bedeutet das nicht, angesichts der herrschenden Umstände, dass die Sowjetregierung die Bevölkerung in Schutzräume dirigiert, weil sie einen nuklearen Schlagabtausch erwartet. Glauben Sie mir, wir sind auf alles bestens vorbereitet. Können Sie eindeutig versichern, dass es nicht zum Krieg kommen wird? Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um genau dies zu verhindern. Ein Sprecher der NATO. Der NATO-Rat ist zusammengetreten. Und ich habe weiter nichts zu sagen, als dass die NATO gut vorbereitet ist. Es gibt keine Krise, die wir nicht vorhergesehen haben. Washington. Es ist kein Wort wahr an den Gerüchten, dass der Präsident Washington verlassen habe. Vielmehr hat er sich heute früh zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus Bethesda begeben. Am Mikrofon ist Charlie Russell auf dem kubanischen Feldflughafen Guantanamo. Es herrscht gespannteste Erwartung hier. Doch mag niemand aussprechen, worauf man eigentlich wartet. LH544. Ich wiederhole hier LH544, Anführer Frankfurt. Erwarte Anweisung. Was ist denn los? Verständigung gleich 0 und... Hallo? Hallo? War das bei euch? Antworten Sie bitte. Ich habe 3 Blitze gesehen, heller als die Sonne. 1 oder 2 unweit Frankfurt. Hallo? Hallo? LH544 ruft Frankfurt Airport. Hier spricht Radio Südafrika. Die nördliche Hemisphäre ist von einer bislang nicht erklärlichen meteorologischen Störung betroffen worden, die zu einem Ausfall sämtlicher Nachrichtenverbindungen geführt hat. Radio Kenia. Angeblich eine Kernexplosion in der Stratosphäre, möglicherweise über dem Nordpol, und zwar innerhalb der vergangenen 3 Stunden. Noch ist unklar, ob es sich um eine atomare Panne handelt oder ob die in der vergangenen Woche zwischen den Großmächten stark gestiegenen Spannungen zum Ausbruch eines nuklearen Kriegs geführt haben. Jedenfalls herrscht auf der nördlichen Erdhälfte tödliche Stille. Hallo CQ, hallo CQ, hier spricht. Hört mich hallo. Jemand? Hallo. Hallo, hallo. Hört mich jemand? R33. Hört mich jemand? Bin ich zu empfangen? Hallo CQ, hallo, hallo CQ, hier spricht. Hört mich jemand? Hört mich jemand? Bin ich zu empfangen? Radio Südafrika. Es steht jetzt fest, dass ein nuklearer Schlagabtausch zwischen den Westmächten und der Sowjetunion stattgefunden hat. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Am ersten Tag um 14.32 Uhr. Ein russischer Reporter. Von der Höhe auf Novosibirsk hinunter, dicker schwarzer Qualm, Brände. Selbstverständlich, wir messen hochgradige Radioaktivität. Auf Mittel- und Ultrakurzwelle empfangen Sie derzeit einzig den regierungsamtlichen Sender. Alles deutet darauf hin, dass über Holy Lock, Faslane, Woodbridge, Molesworth, Shellhaven und Fairford Kernwaffenexplosionen stattgefunden haben. Aus York und Umgebung werden schwere Schäden gemeldet. Einzelheiten sind derzeit aber noch nicht bekannt. Es ist jetzt 7.30 Uhr, am Mikrofon Olaf Bergström von der CBC. Ich befinde mich an Bord eines Privatflugzeugs auf dem Weg an die amerikanische Ostküste und beabsichtige ausfindig zu machen, was an den Gerüchten ist, die von einem Kernwaffenangriff wissen wollten und von denen wir in den vergangenen 2 Stunden über alle möglichen Rundfunkstationen gehört haben. Die Maschine hat einen Strahlungsmesser an Bord, der zu ticken beginnt, wenn die Strahlung auf mehr als 20 Gramm ansteigt. Wir nähern uns New Hampshire und dem Flottenstützpunkt Portsmouth. Qualmwolken und Feuer in der Ferne. Da ist überhaupt nichts mehr. Alles eingeebnet. Kamine hier und da. Mauerreste, aber alles schwarz. Ich habe nie Ähnliches gesehen. Alles brennt. Wand, klebriger brauner Regenfeld, haftet an den Scheiben. Wo ehedem der Kriegshafen war, ist nichts mehr. Nichts. Ein Ende dieser Trümmerlandschaft ist nicht zu sehen. Sie erstreckt sich bis zum Horizont. Und trotzdem bewegt sich da unten noch was. Ein einziges Feuer mehr. Und die Strahlungsintensitäten unaufhörlich zu. Hallo CQ, hallo CQ, hört mich jemand? Kann mich jemand empfangen? Bitte antworten, egal auf welcher Welle, egal auf welcher Welle, in welcher Kanal. Hier Radio NATO. Heute Vormittag um 10.32 Uhr wurde von einer der Supermächte eine Kernexplosion in der Atmosphäre ausgelöst, in der Absicht, durch einen außergewöhnlich starken elektromagnetischen Impuls alle Nachrichtenübermittlungsgeräte nördlich des Äquators außer Funktion zu setzen. Noch ist nicht bekannt, wer diese Explosion verursacht hat. Anschließend folgte ein nuklearer Schlagabtausch zwischen den Mächten des Warschauer Paktes und der NATO. Wie groß der angerichtete Schaden ist, ist noch nicht abzusehen. Es scheint, dass militärische Ziele in der Sowjetunion beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Vollständige Berichte aus den Vereinigten Staaten, aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind derzeit noch nicht erhältlich. Der Sprecher des amerikanischen Präsidenten. Der nordamerikanische Kontinent scheint zwar stärker unter den Auswirkungen der Kernexplosion gelitten zu haben als angenommen, doch liegen zu diesem frühen Zeitpunkt nur unvollständige Angaben vor. Die ersten Satellitenaufnahmen lassen darauf schließen, dass unser Gegenschlag in der Sowjetunion die vorgesehenen Ziele erreicht hat. Im Augenblick berät der Präsident mit dem Nationalen Sicherheitsrat und den Stabschefs die nächsten Maßnahmen. Er hat folgende Erklärung abgegeben. Wir bedauern ganz außerordentlich, dass wir uns gezwungen sahen, die Schwelle zum Atomkrieg zu überschreiten. Unsere jahrelangen Bemühungen galten immer nur dem Ziel, ein solches Ereignis zu vermeiden. Ich werde mich mit allen meinen Kräften darum bemühen, so rasch als möglich der entstandenen Lage ein für uns akzeptables Ende zu machen und fordere unsere Gegner auf, die Waffen zu strecken, bevor unseren Ländern noch größerer Schaden zugefügt wird. Nichts funktioniert mehr. Was soll ich bloß sagen? Hallo? Hallo, hört mich jemand? Hier Radio Moskau. Es ist jetzt 17 Uhr, 8 Minuten. Kiew, Moskau, Murmansk, Vladivostok. Erhebliche Gefahr durch radioaktive Strahlung. Wer sich in Schutzräumen befindet, sollte diese nicht verlassen. Aus einigen Gebieten Sibiriens, der georgischen und der ukrainischen Sowjetrepublik werden Waldbrände gemeldet. Das Sowjetvolk ist aufgerufen, die gleiche Entschlossenheit zu zeigen wie im letzten Krieg. Der Zug hat plötzlich angehalten. Aber es stimmt doch nicht, was Sie da eben gesagt haben. Er stand einfach still. Es wurde dunkel. Ich sagte mir, nur Ruhe, Ethel. Ein junges Mädchen regte sich fürchterlich auf, aber ein Mann beruhigte sie. Zu sehen war natürlich nichts und keiner wusste, was jetzt passieren sollte. Man hörte Leute beten. Dann kam jemand vom Zugpersonal und sagte was von Sogwirkungen und Wassereinbrüchen und dass er nicht weiß, was auf der nächsten Station los ist. Der hat mir fürchterliche Angst eingejagt. Während der deutschen Luftangriffe auf London im letzten Krieg war man in der U-Bahn sicher. Es ist doch nicht wahr. Ich komme doch bestimmt nach Hause, oder? Warum schreien und weinen die Leute nur so? Hallo. Hallo. Hört mich jemand? Bin ich zu empfangen? Erster Tag, dritte Stunde. Oberkommando der USA. Im Moment ist weiter nichts zu sagen, als dass hier in der Kommandozentrale von Colorado Springs betroffene Stille herrscht. Niemand kann glauben, dass das, was seit so langer Zeit und mit so großer Angst erwartet wurde, eingetreten ist. Eine riesige Weltkarte beherrscht eine Wand des Bunkers unter dem Berg. Die Generäle, der Präsident, einige Minister starren wie behext darauf. Es scheint, dass niemand eine umfassende Schätzung der angerichteten Verheerungen anfordert. Man spürt, was in der Luft liegt. Soll der zweite Schlag ausgelöst werden oder nicht? Ist da noch jemand? Kann mich jemand hören? Ist da noch jemand? Ein wahres Flammen. Weiß keiner, wie viele Städte brennen. Geschwärzte Leichen. Feuer und Qual, wohin man sieht. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Noch ist es zu früh, die Höhe der Verluste zu schätzen. Radio Südafrika. Abgehörte Rundfunkdurchsagen, Berichten von Satelliten und weitere nicht identifizierte Quellen legen den Schluss nahe, dass zwischen den USA und der UdSSR ein Nuklearkrieg ausgebrochen ist. Bestätigten Meldungen zufolge sind folgende Städte in der Sowjetunion getroffen worden. Kasachstan, Ueaote in der Inneren Mongolei, Kirishi, Angarisch, Kotsibaku, Ichimbai, Perm, Gorki, Moskau und Polotsk. Verwüstungen werden von der Ostküste der USA gemeldet, nämlich von Boston im Norden bis nach Virginia, eingeschlossen die Stadt New York. Katastrophenmeldungen wurden ferner aufgefangen aus Südkalifornien, dem nördlichen Illinois, Nord- und Süd-Dakota, Wyoming, Utah, dem Bundesstaat Washington, aus Houston und Dallas. Es folgen Meldungen über Zerstörungen in Europa, Frankfurt und Hamburg, Lyon, Marseille. Aus den Südstaaten der USA. This is W7BSA in Lafitte, Louisiana. Ich habe einen Blitz gesehen, Richtung etwa New Orleans. Hat jemand was gesehen? Aus Frankreich. So sehen Sie nur Flugzeuge der Luftwaffe. Vaihingen, Bundesrepublik Deutschland. Wo soll man da anfangen? Die Mumien sehen sie aus. Hunderte müssen das sein. Tausende. Allein hier schon, wo ich jetzt stehe. Hat jemand Wasser? Hier wird schlecht. Radio Neuseeland. Von den Rundfunksendern auf der nördlichen Halbkugel ist bis auf wenige bruchstückhafte Ausstrahlungen so gut wie nichts zu hören. Es herrscht eine geradezu unheimliche Funkstille. Kopenhagen, 15.18 Uhr. Die dänische Regierung hat Ärzte und Pflegepersonal aufgeboten. Die freiwilligen Helfer sollen sich der deutschen Grenze aber nur bis auf einen gewissen Sicherheitsabstand nähern. Erste Strahlungsmessungen zeigen aus ganz Westdeutschland über den Midlands, Yorkshire und einigen Gebieten Schottlands wird hohe radioaktive Verseuchung gemeldet. Es steht fest, dass Paris, Frankfurt, Hamburg, London und Liverpool um 10.32 Uhr mitteleuropäische Zeit bei dem nuklearen Schlagabtausch sollen von feindlichen Kernwaffen getroffen werden. Sollen alle Bewohner der angegriffenen Gebiete, die diese Sendung empfangen können und sich nicht in Schutzräumen befinden, die angegriffenen Gebiete räumen. Ich wiederhole. Räumen Sie die angegriffenen Gebiete, lassen Sie alle nicht geh- oder transportfähigen zurück. Minot, North Dakota. Musste ich sie zurücklassen. Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich selber nicht. Sie lag da mit dem Kind, sagte, ich sollte weggehen. Das Kind war schon tot. La Plessis, Belleville, Frankreich. Sollen wir denn alle sterben? 6.18 Uhr. Auf den Höhen über Los Angeles. Das gesamte Becken von Los Angeles ist ein Meer aus Qualm und Bränden. Von hier aus sieht man sonst den Pazifik, aber jetzt ist alles voller schwarzer Qualmwolken. Die Reste des Rauchpilzes hängen in der Luft und decken alles zu wie ein bräunlicher Haube. Auch der Himmel ist ganz braun. Nirgendwo stehen mehr Gebäude. Es sieht aus wie Hiroshima, nur viel, viel größer. Unweit Kiel. In Deutschland. Menschen stehen in kleinen Gruppen beieinander. Alle geschwärzt. Sprechen hören kann ich sie nicht. Manche sind blind. Die Augäpfel wie geschmolzen. Manche stehen, andere sitzen. Die Haut blättert von ihnen ab wie nasses schwarzes Papier. Ich kann nicht mehr. Der russische Notsender. Einheiten der Roten Armee treffen in Kürze zur Hilfeleistung ein. Diese Durchsage richtet sich an alle. Wer sich in Schutzräumen befindet, hat dort zu verbleiben. Alle anderen haben schnellstmöglichst die Städte zu verlassen. Verliert nicht den Mut. Noch leben viele Millionen unserer Landsleute und außerhalb der Städte ist kaum etwas passiert. Hier spricht die BBC. Im Gebiet von Groß-London, Hounslow, Enfield und Croydon sind schwere Verwüstungen angerichtet worden. Unkontrollierbare Großbrände werden aus allen Landesteilen gemeldet. Bleiben Sie zu Hause und in den Schutzräumen. Gehen Sie auf keinen Fall ins Freie. Wer sich der derzeit herrschenden radioaktiven Strahlung aussetzt, überlebt nur wenige Stunden. Sobald als irgend möglich geben wir bekannt, welche Landesteile als ungefährdet gelten können. Über dem Hamburger Hafen. Arne Rüstrand, dein Mastradio. Heute früh war das hier einer der größten, beschäftigten Häfen der Welt. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Hafenbecken, soweit das Auge reicht, angefüllt mit zerstörten Schiffen, durch und übereinander geschichtet, wie Spielzeugschiffe in einer Badewanne, in der es noch dazu brennt, ganz recht das Wasser brennt. Wir müssen zurück. Fallen wird. Regen verklebt alles. Ich sehe jetzt die Stadtmitte. Vielmehr, was ich sehe, ist nichts als Qualm und Rauch, dicht und schwarz, dazwischen Feuer. Der erste Tag. 12.18 Uhr Ortszeit. Colorado Springs, USA. Der Präsident der Vereinigten Staaten. Zunächst möchte ich versichern, dass die Regierung intakt und funktionsfähig ist. Die Vereinigten Staaten wurden gegen 5.30 Uhr Ortszeit von etwa 110 Atomraketen getroffen. Bevor die Interkontinentalraketen ihr Ziel erreichten, lösten unsere Streitkräfte den Gegenschlag in etwa gleicher Stärke gegen die Sowjetunion aus. Erste Meldungen der Beobachtungssatelliten und aufgefangene Sendungen russischer Rundfunkstationen lassen erkennen, dass unser Gegenschlag erfolgreich war. Es muss aber festgestellt werden, dass hierzulande fast keine militärischen Versorgungs- und Nachrichtenübermittlungseinrichtungen verschont geblieben sind. Und wir können uns nur damit trösten, dass der Feind ebenso großen Schaden erlitten, wie er bei uns angerichtet hat. Ich habe mit sofortiger Wirkung das Kriegsrecht verhängt. Ein jeder bleibe, wo er ist. Wer sich in Schutzräumen aufhält, rationiere Lebensmittel und Wasser, denn vor Ablauf von etwa 14 Tagen darf niemand ins Freie. Auf ärztliche Hilfe ist nicht zu rechnen. Es wird mit äußerster Anstrengung an der Wiederherstellung der Nachrichtenübermittlungseinrichtungen gearbeitet. Lassen Sie mich noch ein ganz persönliches Wort hinzufügen. Wer mich jetzt hört, der muss sich ebenso wie ich klarmachen, dass nur unser Glaube an Gott und die Freiheit uns helfen kann, durchzuhalten. Wir haben Millionen Tote zu beklagen, doch Millionen haben überlebt und werden unser Land in alter Pracht und Größe wieder aufbauen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Radio Kenia. Es ist für unsere Hörer hierzulande höchst bedeutsam, dass der amerikanische Präsident mit keinem Wort die Einstellung der Feindseligkeit angedeutet hat, um die Weltöffentlichkeit zu beruhigen. Es kennzeichnet die augenblickliche Situation, dass man kaum eine Äußerung der führenden Staatsmänner zu hören bekommt. Sind Sie womöglich nicht mehr am Leben? Wo ist eigentlich der Generalsekretär der Vereinten Nationen? Der argentinische Rundfunk. War das wirklich der Präsident der USA, den wir gehört haben? Gerüchteweise verlautet, dass derartige Verlautbarungen bereits lange vor dem Krieg auf Wann genommen worden sind, um die Autorität der Regierung auch dann auf Recht zu halten, wenn der Kopf längst abgehakt ist. Wo steckt der erste Sekretär der KPDSU? Der russische Notsender. Vergesst niemals, wie viel unser großes Volk im letzten Krieg ertragen hat. Russland hat schon ganze Armeen verschluckt. Die Sowjetunion wird auch diese grauenhaften Waffen überleben. Das Landesinnere ist kaum berührt und wir werden wieder ganz von vorne beginnen. Am Rio Grande, dem Grenzfluss zwischen Texas und Mexiko. Hierher! Hier! Ich kann nicht sehen. John? John! Bist du da? Wo bist du, John? Ja, da ist eben ans Ufer gekrochen. Und genau vor die Füße. Seit wann kommen die Flüchtlinge schon aus Texas? Weiß ich nicht genau. Als ich nach dem Blitz herkam, waren schon ein paar da. Aber so wie jetzt war es nicht. Und die Leichen sind erst später flussabwärts getrieben worden. Hierher! Hier! Auf dem Fluss treiben Leichen, soweit man sieht. Überlebende versuchen, zwischen ihnen hindurch zu schwimmen. Die meisten haben schwere Verbrennungen und sind mehr als halb tot. Gibt es denn keine ärztliche Hilfe? Der neuseeländische Rundfunk. Über der nördlichen Halbkugel muss es nun Nacht werden. Wie alles, was man sich vorher ausmalt, gleicht auch dieser eigentlich unvorstellbare Krieg nicht den Erwartungen. Krieg ist ein zu mildes Wort dafür. Wie mag diese erste Nacht sich anlassen? Gibt es viele Überlebende? Und wo befinden sie sich? Was haben wir, die Bewohner der südlichen Erdhälfte, zu erwarten? Hallo CQ, hallo CQ, UdSSR, hören Sie mich, hören Sie mich? Sie werden dort bestimmt nicht mitgeschnitten. Die Erdgaswerke brennen. Temperatures will range from the low 60s to the low 70s. Flächenbrände in Schwarzwald, Großbrände in Frankfurt, München, Köln, Bonn, Stuttgart und im Umkreis sämtlicher militärischer Die Sprechhaus Lerissé, 225 Kilometer von Paris entfernt. Im Nordwesten ist der Himmel beinahe taghell. Paris brennt bestimmt. Seit ein paar Stunden treiben unzählige Leichen die Seine herunter. Bald werden die Flüchtlinge kommen. Alle haben Angst. Wir fürchten uns vor dem Wind. Westdeutscher Rundfunk. Wir schätzen die Verluste der Amerikaner auf 35 bis 40 Millionen, die der Sowjets auf 20 Millionen, dazu etwa 35 Millionen Europäer. Also am ersten Tage zwischen 80 bis 90 Millionen Tote. Oberkommando der Vereinigten Staaten. Wir halten diese Zahlen für möglicherweise übertrieben. Unsere Schätzung liegt bei 12 bis 13 Prozent der Bevölkerung. Die Russen haben nicht einmal 10 Prozent ihrer Bevölkerung verloren. So gesehen müssen wir noch aufholen. Schließlich ist es der Zweck eines Krieges, den Feind zu unterwerfen. Mr. Kranz, what do you think? Was glauben Sie, was soll jetzt passieren? Wie soll es überhaupt weitergehen? Das ist ja Wahnsinn. Unweit Jakutsk in der UdSSR. Ich habe meine Enkelin zur Schule gebracht und bin dann wie jeden Donnerstag mit dem Bus zur Kolchose gefahren, wo mein Sohn arbeitet. 70 Kilometer weit ungefähr. Und dann sahen wir den Blitz. Der Bus kippte um, es wurde schrecklich heiß. Es gab auch Verletzte. Einer hat sich das Genick gebrochen. Wir krochen aus dem Bus und es war wie ein Albtraum. Ja, der Rauchpilz wurde immer größer über der Stadt und erst viel später fiel mir ein, dass ja meine Enkelin dort war, meine Freundinnen, mein Bruder. Die sind wohl alle in dieser Wolke verschwunden. Die erste Nacht des Krieges. Ein General aus dem Hauptquartier der NATO. Derzeit herrscht Ruhe. Allerdings Friedhofsruhe. Bislang hat niemand die betroffenen Zielgebiete betreten können. Aber man weiß, dass dort alles zerstört ist. Die Beobachtungssatelliten melden eine ununterbrochene Kette von Großfeuern von Los Angeles bis Vladivostok. Den führenden Politikern scheint die Lust am Reden vergangen zu sein. Jedenfalls verlautet nichts von diplomatischen Schritten. Wir hier im Hauptquartier der NATO fürchten einen sowjetischen Zweitschlag. Und die Sowjets dürfen die gleiche Befürchtung hegen. Noch lauern die mit Kernwaffen bestückten U-Boote auf See. Kann man einen derartigen verfluchten Krieg überhaupt gewinnen? Strategie mit Chips. Für die Befehlshaber ein sauberer Krieg und schon gar für die Politiker. Aber da draußen? Soweit ich jetzt sagen kann, wird von meinem Heimatland so gut wie nichts mehr übrig sein, wenn das hier mal vorüber ist. Und was heißt schon vorüber? Wo soll man denn überhaupt bleiben? Engines this crew, Wang Ashan, Leishing. Steamer Majestic. Steamer Majestic. Having inexplicable difficulties with our radio traffic. Do you read me? Over. Der Vorsitzende des Ministerrates der Sowjetunion. Die Regierung der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist bereit, einseitig eine Feuereinstellung anzuordnen und einen Waffenstillstand zu schließen, der den Völkern der Welt eine friedliche Zukunft garantiert, soweit davon noch die Rede sein kann. Ich bin bereit, mich mit dem Präsidenten der USA und anderen Staatsmännern an einem noch zu vereinbarenden Ort zu treffen, sobald es möglich ist zu reisen. Weitere Zerstörungen anzurichten wäre Wahnwitz. Die Zukunft ist düster genug. Wir müssen versuchen, Ordnung zu schaffen. Oberkommando der NATO. Es ist unmöglich, den französischen Staatspräsidenten, den deutschen oder den österreichischen Bundeskanzler zu finden. Sie gelten als tot. Angeblich ist der englische Premier noch am Leben. Bestätigt wurde das aber nicht. Und deshalb wird der Generalsekretär der NATO die Verhandlungen führen. Der zweite Tag des Krieges. Westdeutschland. Wir brauchen dringend Hilfe. Es fehlt an Medikamenten. Es gibt nur Tote und Verletzte. Hört mich jemand? Oberkommando der US-Streitkräfte. Der Präsident hat die ganze Nacht hindurch mit dem Nationalen Sicherheitsrat beraten. Er hat nur kurz geschlafen und ist schon wieder mit seinen Beratern zusammen. Zwischen unserer Regierung und der UdSSR haben noch keine Kontakte stattgefunden. Die hier herrschende Spannung ist kaum noch zu ertragen. Ein Bericht aus New York City. Die berühmte Silhouette der Stadt, die zum Himmel aufstrebenden Hochhäuser. Nichts, ist von allem nichts mehr übrig. Nichts außer qualmenden Trümmern von einem Rande Manhattan zum anderen. Die George Washington Bridge ist nichts als ein Haufen Spaghetti aus Stahl. Buchtenstrom bedeckt mit treibenden Leichen. So dicht an dicht, dass man wahrscheinlich von einem Ufer zum anderen gehen könnte, ohne sich die Füße nass zu machen. Sie werden allesamt ins Meer getrieben. Das Meer wird sich mit Toten füllen. Die Freiheitsstatue ist ebenfalls weg. An der Küste von Irland. Wie viele seid ihr denn? Anfangs waren wir 10. 4 sind an Verbrennungen gestorben. Die anderen sind allesamt krank. Ihr seid alle verletzt? Ja. Alle, die hier ankommen, sind krank. Wir beten um Westwind. Wir dachten, es wäre die Seekrankheit. Die Ärzte sagen, das kommt von den Bomben. Es ist ganz grauenhaft. Wir versuchen, euch zu helfen. Das ist ja wie damals in Dünkirchen. Ihr seid so viele und ihr kommt alle auf einmal. Das Meer ist voller Leichen. Nicht nur Menschen, auch Tiere. Aufgetriebene Kadaver. Rede nicht davon. Man mag gar nicht daran denken. 10.47 Uhr am zweiten Tag. Der neuseeländische Premierminister. Ich spreche nicht nur im Namen Neuseelands oder der südlichen Erdhälfte, sondern im Namen aller Menschen. Alle Staatsmänner, mit denen ich Verbindung aufnehmen konnte, unterstützen mich in der an die Großmächte gerichteten Forderung, sofort mit diesem Wahnsinn aufzuhören. Unser Haus steht nicht weit vom Babri. Wir sind von Feuer eingeschlossen. Es gibt keinen Ausweg. Dreimal haben wir gestern versucht, durchzukommen. Nach dem Blitz fingen die Baumkronen Feuer, brennen wie Fackeln. Meine Frau, die 3 Kinder, alle im Erdkeller. Ob wir da überleben können, weiß ich nicht. Kann uns niemand helfen? Juan de la Madrid auf der Insel Ibiza. Gestern sahen wir eine ungewöhnliche Blitz über Mallorca. Seit den frühen Morgenstunden werden hier Leichen angetrieben. Jetzt ist es kurz nach Mittag. Der Morgen war wolkenlos und sonnig. Der Himmel ist aber nicht mehr wolkenlos, sondern trübe. Das sind keine Wolken, das ist Staub. Das sind Trümmerteilchen. Sie verdecken die Sonne. Es gibt hier abergläubische Menschen, die meinen, wir werden die Sonne nie wieder zu sehen bekommen. Chinesischer Rundfunk. Die Sonne angetrübt. Unerwartet wie Schmetterlinge im Januar. Verbreitet Angst. New York City. Unmöglich, bis ins Zentrum der Zerstörung vorzudringen. Manhattan brennt noch. Überall Rauch. Die Insel glüht wie ein riesiges Stück Kohle. Hier ist BBC London. Lagemeldungen treffen nur mit Verzögerung ein. Doch ergibt sich jetzt folgendes Bild. Sämtliche Militärstützpunkte in Großbritannien und Schottland wurden zerstört. Ministerpräsident und mehrere Kabinettsmitglieder sind beim Angriff auf Croydon ums Leben gekommen. Der erste Lord der Admiralität hat den Oberbefehl übernommen und wird ihn von See her ausüben, bis eine neue, arbeitsfähige Regierung zusammentreten kann. Über 95% der britischen Inseln ist radioaktiv verseucht. Die Strahlungsintensität beträgt mehr als 500 und ist für Menschen absolut tödlich. Wer sich in Schutzräumen befindet, bleibe bis zur allgemeinen Entwarnung an Ort und Stelle. Es wird geschätzt, dass bis dahin etwa 12 bis 14 Tage vergehen müssen. Hier spricht die BBC. Hallo, wo seid ihr? Hallo, hallo. Ich spreche aus dieser Nähe. Norden muss es vorstellen. Bien, wie encore? Jeder einzelne von euch ist jetzt. Hallo, hallo. Empfängt mich jemand? Lebt überhaupt noch wer? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Die anfängliche Schätzung des Ausmaßes der Zerstörung, welche der gestern geführte unprovozierte Erstschlag seitens der Sowjetunion angerichtet hat, haben sich als zu optimistisch erwiesen. Es scheint jetzt, dass fast 100 Millionen Menschen in unseren Großstädten, Hafenstädten und Militärstützpunkten entweder getötet oder verwundet wurden, also fast die Hälfte unserer Bevölkerung. Unser gegen die Sowjetunion und die Länder des Warschauer Paktes geführter Vergeltungsschlag hat 90% der vorbestimmten Ziele erreicht. Gleichwohl bleibt die Zweitschlagskapazität des Feindes noch so bedrohlich, dass sich unseren eigenen Zweitschlag gegen die verbliebenen Ziele durch unsere mit Kernwaffen ausgerüstete U-Boot-Flotte um 22 Uhr Ortszeit befohlen habe. Soweit bekannt war dieser Angriff erfolgreich. Noch müssen wir wachsam bleiben, doch unterdessen strecken wir dem Gegner die Friedenshand entgegen. Da mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung überlebt hat, werden wir ohne Zweifel unsere Verluste verwinden können. Doch das braucht seine Zeit und jetzt ist der Augenblick gekommen, nie wieder Krieg zu sagen. Uhr 20 am dritten Tag. Der Kommandant eines englischen U-Bootes. Ich verweigere kategorisch den Befehl, den Zweitschlag auszulösen. Dies zur Kenntnis aller NATO- oder sonstiger alliierter Befehlsstellen, die unseren Funkverkehr abhören. Sollte das Hochverrat sein, dann bin ich eben ein Hochverräter. Lieber werde ich sterben, als meinen Teil zu diesem Irrsinn beizutragen. Wisst ihr verfluchten Politiker eigentlich, was ihr da anrichtet? Die Tagestemperaturen werden im Durchschnitt Windgeschwindigkeit wird dann ständig überwacht. Der Zeitpunkt der Wind auf Süd-Südost wird aber gegen Abend aus Nordost. Die radioaktive Strahlung ist derzeit noch unbekannt. Der dritte Tag, 9.13 Uhr. Sprecher der NATO. Trotz sorgfältiger Überwachung des Funkverkehrs ist bislang noch keine Reaktion seitens der Sowjetunion auf den von der US-Regierung befohlenen Zweitschlag aufgefangen worden. Bläuliche, phosphoreszierende Flämmchen züngeln um die Leichen. Und Leichen liegen überall. Das US-Oberkommando. Es herrscht zugleich Erwartung und Niedergeschlagenheit. Man kann weiter nichts tun, als versuchen, die angerichteten Schäden einzuschätzen. Jedermann wartet auf die Reaktion der Sowjetunion. Herrscht die Befürchtung, dass die bevorstehenden... Aus Kirovgrad, Mura, kommt eine Meldung, die ein Bild der durch den amerikanischen Zweitschlag angerichteten Verheerungen gibt und die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten seitens der Sowjetunion verspricht. Die herrschende radioaktive Verseuchung verbietet jeglichen Aufenthalt im Freien. Die Strahlungskrankheit wird leicht mit anderen Erkrankungen verwechselt. Erste Symptome sind Erbrechen, Durchfall, Erschöpfung, was solche Verwechslung leicht erklärt. Kommt es zu Blutungen von Gaumen und Schleimhäuten, besteht Verdacht auf Strahlungserkrankungen. Weitere Anzeichen dafür sind Appetitlosigkeit, Magenkrämpfe, Verluste der Körperflüssigkeit, Gewichtabnahme. Noch ist nicht bekannt, in welcher Grade radioaktive Verseuchung die Weltbevölkerung bedroht. Doch werden die diesbezüglichen Aussichten wesentlich negativ eingeschätzt. Eine riesige radioaktive Staubwolke kreist um den Erdball und absorbiert das Licht der Sonne. Niederschläge stellen die größten Gefahr dar, weil sie die Erde mehr und mehr radioaktiv verseuchen. Der Sprecher der NATO. Deutschland, England, große Teile Frankreichs, Norditalien, Niederösterreich, Teile von Spanien sind derzeit unbewohnbar. Gleiches gilt von der DDR, Polen, der CSSR, Ungarn, dem nördlichen Jugoslawien und großen Teilen des europäischen Russland. Der neuseeländische Rundfunk. Im Moment herrscht auf der nördlichen Erdhälfte Ruhe. Offenbar warten die verbliebenen Regierungen ab, bis sich die Folgen der Kriegshandlungen einschätzen lassen. Es folgt der neueste Wetterbericht mit Angaben über die Strahlungsintensität. Der Außenminister der Vereinigten Staaten. Der Präsident kann heute an der Pressekonferenz nicht teilnehmen. Er hat Ihnen nichts zu sagen und auch nicht unseren Freunden in der Dritten Welt. Ich verlese jetzt eine vorbereitete Erklärung. Die amerikanische Regierung bestätigt den Empfang einer Note unseres Feindes. Die amerikanische Regierung versichert, künftig nur noch zu reagieren, falls die USA angegriffen werden. Weiter heißt es hier, dass wir nunmehr zu einem dauerhaften Frieden kommen müssen. Das ist alles ganz schön. Aber machen kann keiner was, bevor nicht die Luft wieder sauber ist. Und niemand weiß, wann das sein wird. Einer von unseren cleveren wissenschaftlichen Beratern hat mir gerade gesagt, die Eruptionswolke des Krakatau hat sich 3 Jahre lang in der Atmosphäre rumgetrieben. Und was wir da losgelassen haben, hat erheblich mehr Staub aufgewirbelt. Noch dazu radioaktiv verseuchten Staub. Der 15. Tag. 5.39 Uhr Ortszeit, England. Zuerst jene Personen, die sich während des Angriffs im Freien aufgehalten haben. Dann erst alle, die in Schutzräumen waren. Mit der Bestandsaufnahme von Lebensmittelvorräten wird umgehend begonnen. Die Rationierung wird streng gehandhabt. Wasser muss vor dem Genuss in Südafrika auf den heute Winde aus West bis Nordwest, Strahlungsintensität etwa 35 Red. London. Wir haben nur 3 Ärzte zur Verfügung. Dazu freiwillige Helfer. Wir suchen diejenigen aus, denen noch zu helfen ist. Mit den aussichtslosen Fällen können wir uns nicht aufhalten. Bloß mit solchen, bei denen eine Chance besteht. Aber auch die... Und finden Sie viele aussichtsreiche Fälle, Dr. Langton? Ich sehe hauptsächlich Tote. Wir könnten keine 30 Patienten behandeln. Unter Millionen finden sich vielleicht einige wenige. Was soll denn eigentlich mit den Leichen geschehen? Keine Ahnung. Es gibt längst nicht genügend kräftige Leute, die sich damit befassen könnten. Mit der Zeit dürften wohl die Sonne und die Insekten die Arbeit verrichten. New York City. Selbst der Regen löscht den Gestank nicht aus. Angeblich ist niemand in den am schlimmsten betroffenen Stadtteilen zurückgeblieben. Die Insel Manhattan, nichts als ein Trümmerhaufen. Überall im Wasser aufgetriebene, verwesende Leichen. Als einziges Lebewesen ein herumstreuender Hund. Jetzt sehe ich doch Gestalten in den Trümmerfeldern. Sie bewegen sich. Es ist nicht zu glauben. Gespenster sind das. Die Toten wandeln zwischen Trümmern, die teilweise 10 Stockwerke hoch liegen. Was mache ich bloß? Wo kommen diese Leute nur her? Ein Schutzraum in Oberammergau. Soweit man weiß, sind Sie der ranghöchste überlebende Beamte der Bundesrepublik. Das mag schon sein. Die Überlebenden erwarten, dass irgendwas organisiert wird. Das wäre doch eine Farce. Es wird also keine Verwaltung mehr geben? Wen sollte sie wohl verwalten? Die Toten? Nein. Und was sollen die Leute jetzt tun? Am besten sich das Leben nehmen. Aber Sie leben schließlich auch weiter, oder nicht? 3-mal habe ich es im Schutzraum versucht, aber jedes Mal hat man mich daran gehindert. Es wird ohnehin nicht mehr lange dauern. Ich trinke das Wasser, atme die Luft. Da ist es nur noch eine Frage der Zeit. Das heißt also weiterleben, so gut man kann. Ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft. Und Hoffnung haben wir nicht. Es gibt doch Überlebende. Ja, das heißt das schon. Von 60 Millionen Deutschen sind 40 Millionen tot. Die übrigen 20 Millionen wahrscheinlich todkrank. Die Städte Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt gibt es nicht mehr. Nichts als Trümmerfelder. Wozu weitermachen? Ich warte. Warte auf den Tod. In der Pariser Metro. Der Gestank ist überall. Viele Züge sind einfach stehen geblieben. Die Menschen erstickt, tot auf ihren Sitzen, im Gefallen, wo sie standen. Es ist unerträglich heiß. Boston, USA. Wo für 2 Wochen Rauch und Feuer waren, herrscht jetzt Stille. Unter mir sollte eigentlich Boston liegen, doch sieht man nichts als Trümmer, zwischen denen schwarze Qualmwolken ziehen und hin und wieder Plünderer auftauchen, die zwischen verbogenen Eisenträgern, Bergen von Glasscherben und Mauersteinen herumkriechen. Was suchen Sie da nur? Der neuseeländische Rundfunk mit einem Kommentar von Reginald Dess. Es heißt jetzt, dass insgesamt etwa 500 Millionen Tote zu beklagen sein werden. Das gibt im Nachhinein einem General aus dem Pentagon recht, der während des Rüstungswettlaufes sagte, die Leute reden, als bedeute ein Atomkrieg das Ende der Welt, wenn in Wahrheit doch nur 500 Millionen Menschen dabei sterben würden. Uns Überlebenden, die wir darauf warten, dass die Zahl der Krebstoten sprunghaft steigt, erscheint das Wörtchen nur schlichtweg obszön. Oh ja, es war nicht das Ende der Welt, aber das der Zivilisation. Wo ist der Louvre? Wo das Britische Museum? Wo Notre Dame und zahllose andere Kathedralen? Die Eremitage, der Kreml, unser gesamtes kulturelles Erbe. Wo ist der Schwarzwald? Die Moorlandschaften Englands? Nur die Zeit wird erweisen, ob nicht jene Staubwolke, welche die Erde umkreist, von Tag zu Tag dichter wird und die Sonne mit ihrer radioaktiven Ladung verdüstet, nicht uns alle noch das Leben kosten wird. Generäle und Politiker haben mehr vernichtet als Gebäude und Menschen. Sie haben das Erbe von Jahrhunderten zerstört. Haben wir daraus gelernt? Können wir überhaupt etwas lernen? Am Mikrofon war Reginald Dess. Notsender der UdSSR. Soll der Wiederaufbau in bisher unbewohnten Gebieten beginnen? also in Sibirien und der Wüste von Kasachstan. Der 15. Tag. Regierungsbunker in Colorado Springs. Sollen wir jetzt öffnen, Mr. Präsident? Öffnen Sie. Wo ist die Sonne? Da oben, Sir. Hinter dem, hinter der Staubwolke. Diese Dunstdecke liegt über der ganzen Erde, Mr. Präsident. Wie spät ist es? Kurz nach 12 Uhr mittags, Sir. Wann kommt die Sonne wieder zum Vorschein? Das weiß niemand, Sir. Sie hörten Der nächste Krieg, Science-Fiction-Hörspiel von Jan Hartmann. Ansager Edgar Ott. US-Präsident Otto Sander. US-Regierungssprecher Klaus Herm. NATO-Sprecher Christian Rode. Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR Helmut Krauss. Dr. Langton Ulrich Haß. BRD-Bundeskanzler Ingolf Gorges. US-Außenminister Heinz-Theo Branding. Kranz Werner Rehm. Generalsekretär der UN Joachim Kerzel. Charlie Russell Mark Rossman. Alice Kramer Betsy Hirtz. Erika Andersen Cheryl Corman. Olaf Bergstrom Richard Falker. Russischer Funker Alexander Sergejew. Russischer Reporter Viktor Kosko. Russischer Sprecher Eduard Klaas Glass. Reginald Dess Alan Fontin. Amerikanischer Nachrichtensprecher Stephen Wallace. Sprecherin der BBC Helen Lancer. Französischer Sprecher Jacques Malcy. Afrikanischer Sprecher Mohamed Salah Ahmed. Sprecher Radio Südafrika, Erik Krastmann. Arne Rotstrom, Thea Henriksen. Schweizer Sprecher, Viktor Hägeli. Spanischer Sprecher, César Salsamendi. Chinesischer Sprecher, Chung Yen Chang. Indischer Sprecher, Bhupendra V. Patel. Ferner wirken mit Helmut Gauss, Klaus Nägelen, Norbert Langer, Maria Krasner, Britta Sommer, Frank Glaubrecht, Christian Brückner, Fritz Mellinger, Stephen Smith, Klaus Mehrländer und viele andere. Regie Klaus Mehrländer. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1984.